Hui, hui, Feuerwehr, fast. Gar nicht schlecht. Ich habe noch einen, der ist, naja, müsst ihr euch anhören. Einen habe ich noch, warte mal, ich spiele den auch mal vor. Du willst ein Jingle, du sollst ihn haben, doch dazu muss ich noch ein bisschen in meinem Kopf rumkramen. Ich schrieb diese Zeilen im Jahr 95 und hoffe, der Johnny, der freut sich. Im Soundgarden bin ich der Gärtner, also check mal, ich war der beste MC 95. Ach, Lingo, träum nicht, ich rappe hier für die Single vom fetten Brot und höre mich an, als wäre ich in Seenot. An meinen Reimen werden noch alle hängen und bei Fritz werde ich dann auf die Charts sprengen. Ja, ich habe auch schon gestimmt für Lukas habe ich auch schon gestimmt bei der Roadshow. Hat eine Stimme bisher, nämlich meine. Hat ja noch keine andere. Hat doch meine Stimme, hat auch. Okay, zwei Stimmen, das reicht, um den ganzen Kram von aus der Top Ten zu fegen. Ich habe, wie gesagt, also ich habe da noch nichts entschieden, weil vielleicht können wir noch ein paar Tapes. Also eins haben wir vorhin auch so zwischendurch kurz gehört von Klaus Peter. Das mit dem Kind, was gesagt hat, der Soundgarden mit Johnny, das ist auch schön, mit dem lieben Johnny sogar, wobei mich das dann wieder doch an den Spitznamen von dem lieben Erik erinnert, aber macht ja nichts, wir sind ja alle lieb, ne? Grinsen also. Ich versuche nur mal gerade einen besonders unlieben Eindruck zu machen. Ja, das gelingt dir nicht. Aber das wirkt dann auch immer extrem lieb, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich bin viel zu früh, wie ich. Ein bisschen über den Kopf streichen. Zum Abschluss Run, Johnny. Was ich dann auch tun werde, habe ich schon gesagt. Schade, Lorna Bennett. Schau, sagt Johnny, habt ein schönes 1996. Aber wir hören uns ja auch nochmal. Nächsten Dienstag zum Beispiel. Hinter der Johnny ist neue so Zeit, 3:10. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Manchmal ist es nicht so leicht, so eine Sendung zu machen. Wenn ich an 1995 denke, dann war das, glaube ich, in einer Summe für mich ein Scheißjahr. Ich habe eine Menge gelernt, habe andererseits einen richtig großen Gewinn, das war ein Freund gewonnen. Und eigentlich so komisch, wie das ganze Jahr war, ist es dann auch zu Ende gegangen. Am letzten Freitag ist Heiner Müller gestorben, eine Figur, die mir sehr wichtig war. Eine Orientierungsfigur, die für mich sehr viel mit der DDR zu tun hatte. Weil ich glaube, die DDR war immer, die war sicher so ein Entwicklungsprozess, aber die DDR bestand auch aus zwei großen Polen. Auf der einen Seite eine Riesenutopie, das Denken an Realismus und auf der anderen Seite extreme Kleinbürgerlichkeit, wie sie besonders zum Ende hin immer deutlicher wurde. Ich kann mich so an erste Mai-Paraden erinnern, die vor 10 oder 15 Jahren noch von Ernst Busch-Musiken begleitet wurden. Die wurden dann abgelöst von Big Helga Hahnemann, damit die Führung ihren Spaß hatte. Und Heiner Müller war für mich immer eine Figur, die, glaube ich, das Interessante, das Utopische, das Spannende an der DDR verkörpert hat. Heiner Müller ist jetzt tot, damit ist, glaube ich, auch ein Stück DDR weg. Ich wollte heute eigentlich eine Sendung zu Heiner Müller machen. Ich habe es nicht geschafft und mir gedacht, wenn es eine Sendung zu Müller werden soll, dann sollte doch irgendwie eine etwas bessere Sendung werden. Jedenfalls sollte sie nicht so hingerotzt sein. Darum machen wir heute eine halbwegs normale Sendung. Trotzdem meine Lust, mich zu unterhalten, eher gebremst ist. Ich will mit der folgenden Musik trotzdem an Heiner Müller erinnern. Das ist eine Musik Maria Callas, die Todesarie von Manon Lescaut, eine Musik von Puccini, die ich ungefähr vor 15 oder 16 Jahren zum ersten Mal gehört habe in einer Müller-Inszenierung, Der Auftrag, der im dritten Stock an der Volksbühne lief. Und das war eine der beeindruckendsten Szenen. Ich weiß ja nicht mehr, was da inhaltlich passiert war. Jedenfalls war die Musik zu hören. Und ein Schauspieler rannte immer von einer Wand zur anderen, bis er fast tot war. Und das hat mich sehr beeindruckt und hat mich damals auch auf Maria Callas gebracht, sodass in meinem Kopf jetzt immer so ein paar seltsame Zusammenhänge sind. Zum Beispiel Heiner Müller, zum Beispiel Maria Callas. Und wenn man eigentlich ein bisschen weiterhinge, würden sie ja noch andere Leute dazu hören. Auch so was wie PJ Harvey oder Kurt Cobain. Ich will heute also bloß jetzt für Heiner Müller die folgende Musik spielen und würde euch empfehlen, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr interessiert seid, im Moment wird am Berliner Ensemble werden unbekannte oder neue oder noch nicht veröffentlichte Texte von Müller vom Ensemble dieses Theaters gelesen, immer in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, glaube ich, ist eher eine unchristliche Zeit, aber bis zu 19 Uhr kann man das, glaube ich, auch als werktätige Bevölkerung schaffen. Wer also Lust hat oder Interesse hat, sollte da hingehen. Und wer Interesse an Heiner Müller hat, der könnte ja nächste Woche die Sendung hier hören, in der höchstwahrscheinlich nicht telefoniert werden wird. Thank you. Maria Callas mit der Todesarie der Manon Lescaut von Puccini anlässlich des Todes von Heiner Müller. Wir werden trotzdem jetzt hier heute eine halbwegs normale Sendung machen. Ich denke, das Thema ist, oder was mich als Thema interessieren würde, wäre die Frage, ob es für euch in eurem Leben auch so, also nicht Helden, Idole, Vorbilder, sondern wichtige Leute ihr habt, an denen, mit deren Hilfe ihr was gelernt habt, an denen ihr euch orientiert habt. Das können öffentliche Figuren sein, das können private Figuren sein. Wer so Leute hat, die ihm dem Rest seines Lebens fehlen werden, die könnten dann hier anrufen unter der Potsdamer Telefonnummer 7481110. Ich will jetzt erstmal noch eine halbwegs traurige Musik spielen. Was wäre da geeigneter als ein Blues? Und es gibt eine Menge toller Bluesmusiken. Einer meiner Lieblings-Blues-Sänger ist J.B. Lenoir, der auch relativ früh gestorben ist und nie zu der Bekanntheit oder Berühmtheit oder zu dem Erfolg geschafft hat, den er zweifelsohne verdient hätte. J.B. Lenoir, Sitting Down, Thinking. Beispiel letztes Jahr im Sommer. und wasche mich. Jeden Tag schütt ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Es ist klar, es geht nichts von heute auf morgen, doch irgendwann hatte ich mal weniger Sorgen, zum Beispiel letztes Jahr im Sommer. Schon eine seltsame Erfahrung oder Überlegung, wenn man denkt, um über so einen Mann wie Heiner Müller reden zu können, müsste man eigentlich den Sender wechseln. Denke ich, andererseits ist Schwachsinn. Man muss bloß versuchen, die Schubladen, die so immer da sind und existieren, einfach versuchen, durcheinander zu bringen. Ich glaube, dass es schon immer Zusammenhänge zwischen Sachen gibt, die möglicherweise eigentlich nicht zusammengehören und die man aber nur dann nicht auf die Reihe kriegt, wenn man sich selber als so ein Schmalspur-Fan begreift und sagt, Tokotronic ist geil, aber Blumenfeld ist scheiße oder Tokotronic ist toll, mit fettem Brot kann ich nichts anfangen. Ich glaube, dass man einfach versuchen muss, so Verbindungsknoten herzustellen zwischen den unterschiedlichsten Ebenen, zwischen Heiner Müller und sagen wir Chandler, der wunderbare Krimis geschrieben hat, und zwischen Maria Callas, die großartig singt, und PJ Harvey. Und meinetwegen Alexandra. Ich weiß, dass das immer Welten sind. Aber man wird auf die Dauer blöd, wenn man nur in der Ehenwelt lebt, in der man lebt. Und sich da die Grenzen, die man hat, möglicherweise noch enger zieht. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass für mich zu so einer Figur wie Heiner Müller auch so ein Typ wie Kurt Cobain gehört, dann kann ich das vielleicht ja nicht begründen, außer dass ich denke, dass beide eine besondere Ernsthaftigkeit hatten und beide auch eine Melancholie hatten. Und das reicht vielleicht schon, um beide zusammen zu denken. Hier ist Nirvana. Thank you. als letzte Musik in dieser telefonlosen ersten halben Stunde nach den Nachrichten geht's dann los mit der Sendung zum Thema, wer denn in eurem Leben eine besonders wichtige Figur war, an dem ihr euch orientiert habt, von dem ihr eine Menge gelernt habt, der euch vielleicht in schwierigen Situationen weitergeholfen hat. Will ich noch eine Musik spielen? Der Name ist schon gefallen. Das ist auch eine Frau, die den Olymp meines Herzens bevölkert, neben anderen, neben den Musiken, die jetzt im Buch zu hören waren, ist natürlich PJ Harvey. Und die kann ich nicht erklären. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie die Intensität dieser Songs und die Intensität dieser Stimme und die Geradeausheit dessen, was sie macht, bei einer enormen Kunstfertigkeit, die sie mir immer verwandt mit Maria Callas erscheinen lässt. Und damit sind wir dann wieder ruckzuck bei Heiner Müller. PJ Harvey, To Bring You My Love. 22.31 Uhr. Fritz Kurzinfo. Spannung. Die bosnischen Serben haben bestätigt, eine Gruppe Moslems auf serbisch kontrolliertem Gebiet in Sarajevo festzuhalten. Wie eine Nachrichtenagentur am Abend meldete, sollen sich unter ihnen mehrere Uniformierte sowie ein Geheimdienstoffizier befinden. Regierungswechsel. Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak ernannte heute Abend den bisherigen Premierminister El Ghansouri zum neuen Ministerpräsidenten. Das bisherige Kabinett von Regierungschef Zedki war unmittelbar zuvor zurückgetreten. Komplett mit der Verlegung von weiteren 480 Soldaten in Standorte an der kroatischen Adriaküste ist die deutsche Vorauseinheit für die Bosnien-Friedenstruppe seit heute vollzählig im Einsatz. Streit. Der Autor Rolf Hochhut hat heute Abend der Darstellung des Berliner Ensembles widersprochen. Er wolle Anteile des am Wochenende gestorbenen Intendanten Heiner Müller übernehmen. Die Geschäftsführung des BE hatte zuvor Presseberichte über einen entsprechenden Vorstoß Hochhuts bestätigt. Eishockey. In der DEL-Zwischenrunde spielten am Abend der EHC Eisbären Berlin gegen die Kaufbeurer Adler 4:1. Wetter. Gelegentlich etwas Schneefall, Temperaturen nachts minus 5 bis minus 11 Grad, am Tage dann minus 6 bis minus 2 Grad. Verkehr. Autobahn A2 Richtung Hannover. Zwischen Berlin und Ziesa mehrere Kilometer Stau im Baustellenbereich. Bitte vorsichtig bei der Annäherung. Die letzte freie Ausfahrt ist Brandenburg. Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg. Die Möllendorfstraße ist in Richtung Frankfurter Allee einschließlich der Einmüldung Scheffelstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Karlshorst, Vollsperrung der Köpenicker Allee in Richtung Wuhlheide zwischen Rheinstein und Wiesengrundstraße wegen eines Wasserrohrbruchs. Freie Fahrt wieder auf der Stadtautobahn A100 im Bereich Funkturm. Hier eine Glättewarnung. Wegen gefrierender Nässe und Schneefalls besteht stellenweise erhöhte Glatteisgefahr. Fritz ist bar jeder Vernunft an der Berliner Schaferstraße. Was bitteschön ist eine Puppette? Ich bin krank vor Liebe, schwank vor Liebe und ab und zu versteck ich mich im Schrank vor Liebe. Susanne Betancourt ist eine Puppette. Die Puppette Betancourt mit ihrem Programm Privat ist modern und vom 3. bis 7. Januar. In der Bar jeder Vernunft an der Berliner Schaferstraße. Wärmstens empfohlen von Fritz. Medan linden hon grönskar så väl. sadelröd. Han red väl mycket fortare än fågeln flög. Lindarna grönskar så. Lena Willemark und Ale Möller. Hier ist folgende Sendung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, und bevor wir uns unter der Telefonnummer 7481110 in Potsdam über Personen, Leute unterhalten, die in eurem Leben sehr, sehr wichtig waren, hören wir uns erstmal den Anrufbeantworter der vorletzten Woche an. Hier ist er. Ja, hallo, hier ist der Toni. Und ich hörte ein Gespräch von Kuttner mit einem Anti-Tokotronic-Fan simulieren. Also, pass mal auf, Jürgen. Feiertage sind dazu da, um gefeiert zu werden. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel der, welchen Tag nanntest du, Tag der Deutschen Einheit, dazu da ist, sich vollzusaufen, sondern dass er dazu da ist, darüber nachzudenken, was uns die Einheit gebracht hat. Ich bin nur ein krankes Kind, ich bin gar nicht mehr bei euch. Mein Ausgehanzug hängt im Spind. Ich würde vorschlagen, wir machen keinen Feiertag, sondern wir machen ganzes Feierjahr. Und zwar heißt das einfach Feierjahr 96. Und die Aufgabe heißt dann für uns, wir müssen uns die schönsten 96 Sachen des Lebens raussuchen. Und die machen wir. Hallo Kuttner, hier ist Bettina. Ich würde den Tag zum Feiertag machen, an dem ich von dir eine Antwort auf meinen Brief bekomme, den ich dir Mitte Oktober aus Schweden schrieb. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte nur sagen, dass ich den Vorschlag habe, einen halbautomatischen Anrufbeantworter-Feiertag einzurichten. Da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Also entweder man nimmt das Datum des Gründungstages des halbautomatischen Anrufbeantworter zum Beispiel. Oder die Idee, die ich noch besser finde, ist, man macht jeden Dienstag in der Woche zum halbautomatischen Anrufbeantworter Feiertag. Also ich denke, man sollte nicht die Feiertage abschaffen, sondern die Reiertage. Denn wenn man weiß, dass kein Reiertag auf einen Feiertag folgen kann, so kann man diesen Freier auskosten. Hallihallo, hier ist mal wieder der Topf und mein persönlicher Feiertag ist der 16.1. in jedem Jahr. Und denn am 16.01.1992 habe ich meine steile Karriere als Karateka begonnen. Ja, hi, hier ist Promi. Mir wurde von meinen Eltern ein Feiertag geklaut. Ich wurde nämlich am 25. Dezember, also am ersten Feiertag geboren und muss somit meinen Geburtstag an einem Feiertag feiern. Ja, hier ist die Biene. Ich wollte nur sagen, mein Feiertag ist Freitag der 13. und den habe ich nicht nur einmal im Jahr, manchmal sogar mehrmals. Thomas Roth lebt. Ja, für mich ist jeden Tag Feiertag, weil ich bin seit eben arbeitslos. Ja, hier ist Erik und ich wollte eigentlich nur sagen, inspiriert durch eine vorherige Sendung, habe ich jetzt einen Badewannenfeiertag bei mir eingerichtet, weil letztes Mal war irgendwann ein Thema Badewanne und da mache ich mir einen richtig schönen Feiertag, in dem ich baden gehe, so richtig schön mit Tee trinken und einen Comic lesen, ne? Ja, hallo, hier ist Ramona. Ich würde den persönlichen Feiertag gern auf den 13. März bei mir legen, weil mein Mann ist da operiert worden, ja, und er hat Krebs. Und der 13. März ist für mich eben der neue Feiertag für ihn, weil er da sozusagen wiedergeboren wurde. Ich feiere jede Sekunde meines Lebens, bin wirklich absolut glücklich dabei und ist echt nur zu empfehlen. Fühlt jeden Moment und spürt den und damit ist es auch schon euer Feiertag. Ich habe ganz innovativ mit meinen Freundinnen vor ein paar Jahren auch einen Feiertag erfunden. Und zwar ist es der KJM-Tag. Und KJM-Tag heißt, das ist der Tag, an dem man dann keine Jungfrau mehr war. Der wird jetzt von uns jedes Jahr, das ist ja sicherlich bei jedem auch verschieden, also gibt es sehr viele Feiertage, wird bei uns jedes Jahr zelebriert. Mit so einem Rosen schenken wir uns gegenseitig und setzen uns zusammen aufs Bett, hören schöne Schokolade, hören Lieder, essen Schokolade und zelebrieren diesen Tag so richtig als Frauen-, Schönheits-, Entjungferungs-, Wunderbar-Tag. Oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, ich wollte nicht nur sagen, dass das Thema echt scheiße ist. War doch schön, ne? Ja, ist schon erstaunlich, wie weit so eine Sendung zurückliegen kann, die gerade 2 Wochen her ist. Hier ist der Sprechfunk. Die Telefonnummer ist 7481110 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331 und ihr könnt hier anrufen, wenn ihr über Leute reden wollt, die euch in eurem Leben besonders wichtig waren. Hier nur noch zum Überlegen eine Musik, die 2 Minuten und 20 Sekunden dauert und die eigentlich meine Rolle hier definiert. Daniel Johnston. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ja, gut an die Sendung. Hallo? Tja, sind vielleicht die neuen Tarife? Tag, hallo? Ja? Ja, wer bist denn du? Ich bin Clemens. Tag, Clemens. Ja. Du bist im Radio? Echt? Ist ja geil. Ja, das ist super geil. Ja, hab mal, ich mach das mal aus, das irritiert irgendwie. Hast du ungefähre Vorstellung, worum es hier heute geht? Oder bestand dein ganzer Ehrgeiz, ja, im Radio zu sein? Ich habe das schon mitgekriegt. Ich habe auch eigentlich gestern schon mal angerufen, aber es geht darum, wer der wichtigste Mensch in meinem Leben war, wa? Ja, nicht unbedingt der wichtigste, aber jemand, der ganz wichtig war und vielleicht nicht unbedingt Vati oder Mutti. Nee, sicher. Und auch nicht Michael Jackson. Nö. Nee? Wer war denn wer war denn für dich besonders wichtig in deinem Leben? Naja, erstmal hier jemand aus meiner Klasse. Der hat mir die ersten Minderwertigkeitskomplexe beschert. Das fand ich schon mal sehr gut. Das hatte ich vorher noch nicht. Wieso hast du dich so sehr über Minderwertigkeitskomplexe gefreut? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben, finde ich. Wie alt bist du jetzt? 14. Und wann hattest du deine ersten Minderwertigkeitskomplexe? Mit, ich glaube, 13 sogar. Ja. Also dann bist du jetzt, so ist es so lange noch nicht her. Nö. Gut. Und sagst du, ihr habt sonst noch irgendwie jemanden, der dich besonders beeinflusst hätte? Tja, da muss ich jetzt überlegen. Ja. Ich glaube, der mal den ersten Alzheimer-Witz erzählt hat. Tja, wir haben hier wieder ein deutliches Beispiel, dass 14 Jahre alt sein nicht davor schützt, extrem dämlich zu sein. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, das muss er nicht. Hi, wer bist denn du? Hey, hier ist Anna. Tag, Anna. Ja, du bist immer noch bei Orientierungshilfen, oder? Nee, ich bin nicht bei Orientierungshilfen. Naja, Orientierungshilfen ist irgendwie ein bisschen verkehrsschildermäßig formuliert. Nee, nee, geht schon um Leute, die einem im eigenen Leben sehr, sehr wichtig waren. Ja, meine Eltern, kann ich dazu sagen. Gibt's da vielleicht... Ich bin inzwischen selbst verwundert. Das ist, glaube ich, ein Standard, dass die Eltern relativ wichtig sind. Nee. Ohne die Mutter sehe man ja ganz schön scheiße aus. Stimmt. Ja. Ohne den Vater genauso. Ohne den Vater genauso? Nee, einfach insofern, weil ich mich lang dagegen gesträubt habe. Da hat man immer so die Phase zwischen 14 und 17, da will man alles andere als so sein wie seine Eltern. Und irgendwann kommt der Moment, wo man dann doch sieht, was die halt alles richtig gemacht haben und ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 20. Und wann hast du deine Eltern schätzen und lieben gelernt? Das läuft ungefähr seit dem letzten Jahr relativ vernünftig. Was sind denn Sachen, die dir besonders wichtig an deinen Eltern sind? Zum Beispiel eine ganz allgemeine Lebenseinstellung oder auch mein Studium und Berufswünsche. Einfach, was man für eine Sorte Mensch wird. Also du hast deine Berufswünsche, hast du von deinen Eltern? Ja, Berufswunsch. Dein Berufswunsch. So. Ich wollte eigentlich was grundsätzlich ganz anderes machen. Ich mache jetzt Jura. Und was wolltest du vorher machen? Malen. Ja, da klingt der Jura doch ein bisschen elternhafter und deutlich praktischer. Ja, durchaus. Ja, und bist aber zufrieden damit, jetzt Jura zu machen? Doch schon. Ja. Wenn man sich nie mehr gegen sträubt und irgendwann ja sich für das Studium öffnet, irgendwann das alles auf sich zukommen lässt, ja, läuft's. Du besteht ja aber wahrscheinlich dein Leben nicht nur aus, sagen wir mal, 80 Quadratmetern elterlicher Wohnung, sondern du wirst ja möglicherweise auch anderen Leuten schon begegnet sein, vielleicht auch nicht persönlich oder direkt, sondern, weiß ich nicht, in Büchern, im Fernseher, im Radio. Gibt's denn da Leute, die dir besonders wichtig waren? Ja, wenn ich jetzt sage Kuttner, dann wirst du das bestimmt gerne hören, aber irgendwie nicht das sein, worauf du wartest. Ja, dann ist es genau nicht das, worauf ich warte. Nee, weil die treffen sich einfach in der Sendung verschiedene Leute und die haben, weiß ich nicht, so wunderbar verschiedene Ansichten zu vielen Sachen und es ist einfach interessant, darin zu hören. Aber klar, Freunde, die mit denen man so den ganzen Tag zu tun hat. Nahe Freunde, zum Beispiel auch ein Lehrer von mir. Und nee, ich versuche mal ein bisschen weiterzugehen. Sagen wir so Bücher zum Beispiel, die dich besonders machen. Du bist fürchterlich leise. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich werde mir Mühe geben, trotzdem mit heute nicht mein lautester Tag sein wird. Bücher oder so eine Sachen, die dich besonders beeindruckt haben? Also sagen wir Schriftsteller oder... Kafka. Ach, wie bitte? Franz Kafka. Kafka? Mhm. Was hast du von Kafka gelesen? Na, sagen wir mal so, am meisten beeindruckt haben mich die Tagebücher. Ich habe nahezu alles gelesen. Und die Tagebücher haben dich am meisten beeindruckt? Ja, da habe ich mich also am meisten selbst drin gefunden. Und der Brief an den Vater? Du sprichst gerade so versöhnlich von deinen Eltern? Oh ja, also das war eine Sache, die kam mir fürchterlich bekannt vor. Aber das war, wo man draus mitnehmen kann, dass man manche Sachen nicht einfach schreiben sollte, um sie dann nie abzuschicken, sondern dass man tatsächlich reden sollte. Insofern hat mir das Ding wirklich weitergeholfen. Insofern hat dir Kafka sehr weitergeholfen. Ja, doch, durchaus. Du bist jetzt 20 Jahre alt. Ja. Kafka ist 24 geworden. Ist soweit nicht manchmal sehr deprimierend? Ein bisschen älter ist er geworden. Wie alt ist er geworden? So um die 40? Nee, der ist 24 geworden. Nee, 24 ist das Jahr, wo er gestorben ist, oder? Nee, weiß ich nicht genau. Nee, der ist 24 geworden. Oder täusche ich mich nee, da jetzt? Der ist ja ein Doktor geworden. Der hatte noch Zeit zu promovieren und da ist man im Allgemeinen älter. Nee, der ist kein Doktor geworden. Doch? Nein. Sogar ein Jurist? Nein, der hat in der Versicherung gearbeitet. Der war mal eine Weile Versicherungsbeamter. Das außerdem, und ja. Dann hat sie ihn aber relativ schnell hingerafft. Ja. Müssen wir jetzt so stehen lassen? Jetzt hast du mich aber voll verunsichert. Oh, das tut mir leid. Das war nicht meine Nein, ist ja, warum soll ich nicht verunsichert sein? Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte, gerne. Tschüss, Anna, grüß die Eltern schön. Jo, werde ich machen. Tschüss. So, für Leute, die jetzt hier unter dieser Telefonnummer, ich sag's ja nochmal an, lässt ansagen. Glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Die jede andere Polizeidienststelle heißt in diesem Fall halbautomatischer Anrufbeantworter und ist unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32 zu erreichen. 0331 für Potsdam 721 39 32. Ja, ich glaube, Kafka ist bestimmt im Jahre 24 gestorben. Wer mit 24 gestorben ist, ist Büchner. Aber auch da gibt's wieder, glaube ich, geheime Verwandtschaften zwischen beiden. Tag, wer bist denn du? Hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Drücke ich nicht lange genug? Hallo? Hallo? Ja, da war jemand wieder schwer verunsichert. Guten Tag, hallo, wer bist du? Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Ja, also ich bin Franz Köhler. Ich wollte eigentlich mal sagen, dass ich überhaupt keine Idole habe. Also. Es geht doch nicht um Idole, sondern es geht um Leute. Ja, Idole sind ja mal die Figuren, die so als Pappaufsteller an den Tankstellen rumstehen. Daneben ja, gibt es aber schon noch Leute, die eben nicht als Pappaufsteller an Tankstellen rumstehen, sondern die durchaus ernst zu nehmen sind und die einem für das eigene Leben vielleicht was bedeutet haben. Also bis jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich bin erst 13 und ich denke, vielleicht kommt sowas ja irgendwann mal noch, aber bis jetzt ist sowas noch nicht da gewesen, außer vielleicht mein Vater, aber... Inwiefern dein Vater? Naja, wie du schon sagtest, wieder mal ein Elternteil. Was man eben als sehr wichtige Person anerkennt. Was sind denn so die, sagen wir, Charakterzüge oder Sachen, die du an deinem Vater besonders schätzt? Na, er ist sehr humorvoll, er versteht mich oft. Naja. Dann hast du ja wissen lassen, die pubertären Konflikte mit deinen Eltern, den Zwang, den Vater umzubringen, sich wie Ödipus zu verhalten, alles noch vor dir. Vielleicht. Ja, aber du wirst ja dann wahrscheinlich besonders aufmerksam in diese schwere Phase deines Lebens gehen. Und wann wird die so ungefähr werden? Na, die kommt in einem Jahr, das fängt so mit 14 an. Also du kannst gespannt sein, führe Tagebuch in der Zeit, schreiben kannst du ja schon. Und dann hast du ja in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren viel Spaß. Und noch mehr Spaß hast du dann, wenn du Kinder hast, die in deinem jetzigen Alter sind. Ja. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Anja. Tag, Anja. Tagchen. Also ich habe auch einige Idole. Also was heißt Idole? Ich muss nochmal klarstellen, es geht nicht um Idole. Nee, weil nee. Ja, Idole sind ja schon so die Aufnäher gewissermaßen oder die bedruckten T-Shirts. Nee, ja, das sind so, also auf jeden Fall... Warte mal, fangen wir mal andersrum an. Hast du denn so Idole? Also so was, was du als T-Shirt mit dir rumschleppen würdest? Naja, nee, also wenn dann nur so gagmäßig eine Gruppe, Subway to Sally. Ach, und da bist du dann aber richtig Fan davon. Da bin ich ein richtiger Fan von, ja. Da würdest du auch ganz große Plakate in die Wohnung hängen. Naja. Und jetzt sind aber die Einzigen? Wo ich so ein T-Shirt anziehen würde? Naja, so, die du irgendwie als Idole empfinden würdest. Ja, vielleicht Michael Jackson noch. Michael Jackson, echt? Ja, weil der wirklich schöne Texte macht. Ja. Gut, aber das sind Idole und die sind in gewisser Weise dann doch nicht so ernst zu nehmen wie andere Figuren, an denen man sich selber orientiert oder von denen man eine Menge gelernt hat. Naja, also so die Texte jetzt so von Michael Jackson zum Beispiel oder auch von Subway to Sally, das sind schon Texte, die mich dann auch zum Nachdenken anregen und wohlgefällt lerne von doch. Ja. Gibt es so noch, sagen wir mal, andere Bereiche in der Kunst außer Rock- oder Unterhaltungsmusik? Ja, Schriftsteller. Schriftsteller. Ja, so zum Beispiel Erich Fromm. Ja. Den finde ich ja also sehr interessant. Der, von dem habe ich das Buch gelesen, Die Kunst des Liebens. Das ist ein sehr schönes Buch und auch, also zum Erfassen, da braucht man wirklich ein bisschen Zeit und in der Zeit lernt man auch sehr viel. Hättest du den Verdacht, dass so ein, oder die Überlegung, dass so ein Mann wie Erich Fromm dich mit dem, was er gedacht hat und was er geschrieben hat, in seinen Büchern möglicherweise dein ganzes Leben lang noch begleiten kann? Oder denkst du, dass es ja, möglicherweise auch so eine... Also, ja, das macht er schon. Also überhaupt, also so, ich habe auch ein Buch von Lao Tse gelesen. Kennst du das? Ja. Wir wollen es mal nicht so sehr auf die Bücher, sondern hast du dich auch mit dem Leben von Ernst Fromm beschäftigt? Nee. Also eigentlich geht es jetzt eher um ein bestimmtes Buch, was du von ihm gelesen hast und was dich sehr beeindruckt hat. Ja. So, dass er aber nicht als, sagen wir mal, als Person, als Figur für dich besonders wichtig war und dich... Na, ich denke schon, dass es auch, also dass es schon auch in seinem Interesse war, um, dass, also dass man daran auch wirklich lange zählt. Ja, ja, nee, ich meine, du machst aber schon, also, oder wir müssen jetzt, oder ich würde eigentlich schon den Unterschied machen wollen zwischen dem Buch, was man gelesen hat und was ganz wichtig ist und was sicher von einem bestimmten Autor stammt und sagen wir mal der Person selber. Und dazu würde ja doch schon gehören, dass man sich dann mit so einer Person ein bisschen stärker beschäftigt, möglicherweise. Ja, von dem, was du jetzt erwartest, natürlich. Mhm. Nee, na, ich frage nur, ob du dich jetzt mit Erich Fromm selbst ein bisschen intensiver beschäftigt hast oder ob es jetzt bei dem Buch und vielleicht noch einem anderen oder noch zwei anderen Büchern geblieben ist erstmal. Nee, also das sind dann schon auch eher noch lebende Menschen, mit denen ich mich beschäftige, die dann auch, also von denen ich wirklich viel lerne oder die mich auch unterstützt haben in einigen Dingen. Ja, und was sind das in dem Fall für Leute? Ein Pfarrer zum Beispiel, also der war eine sehr wichtige Funktion in meinem Leben. Wie alt bist du, Anja? 26. Und wenn du sagst, der hatte eine wichtige Funktion, was bedeutet das? Na, dass er mich in dem Augenblick, wo ich also eine Erkenntnis gewonnen habe, wo ich mir aber nicht sicher war, ob ich jetzt an der Grenze des Irrwerdens bin, der mich dann beruhigt hat in mir selbst. Wann war das? 90. Also vor 5 oder 6 Jahren. Ja, und wieso bestand da bei dir die Gefahr, irre zu werden? Naja, oder die Angst? Weil ich mir plötzlich über einige Dinge im Klaren war, also die jetzt so mit dem Universum und mir selber so zusammenhängen. Und ich wusste das nicht. Also ich wusste nicht, dass das halt einige Menschen haben und dachte wirklich, ich drehe durch. Das, also, was einige Menschen haben? Was? Was haben einige Menschen? Na, die so außersinnliche Wahrnehmung haben. Und darin hat dich jetzt der Pfarrer bestärkt? Naja, der hat mich halt erstmal beruhigt und wir sind dann langsam durchgegangen. Ich konnte ihm meine Gefühle beschreiben oder auch die Dinge, die ich jetzt anders mitbekommen habe. Und da konnte er mir dann halt damit helfen, dass er so auch Bibelstellen rausgesucht hat, an denen halt klar wird, dass es eben Spiritualität unsere ganze Zeit schon existiert. Und dass halt einige Menschen dafür einfach offener sind oder viel mehr Wahrnehmungsvermögen dafür haben, so sensitive Menschen. Hast du da jetzt noch Kontakt zu dem Pfarrer? Mhm. Ja. Weil du regelmäßig in die Kirche gehst oder anders? Nee, ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche. Aber ich habe viel mit der Kirche zu tun. Was heißt denn, du hast viel mit einer Kirche zu tun? Na, ich werde Religionslehrerin. Und dadurch ist man natürlich viel mit solchen Menschen zusammen. Ja, aber gibt es denn, sagen wir mal, in dem Bereich, wenn man Religionslehrerin wird und sich damit intensiver beschäftigt, gibt es denn da nicht so ein paar Figuren, die vielleicht besonders wichtig oder vorbildhaft sein könnten oder an deren Leben und an deren Arbeit man eine Menge lernen könnte? Ja, also da gibt es schon so einige Theologen, obwohl das ist halt auch sehr schwierig, wenn man, also so wie die Bibel auch zusammengestellt wurde, wenn man es dann so mitbekommt während der Ausbildung, dann kriegt man doch mit, dass diese Zeiten wirklich sehr verschieden sind, dass man es einfach anders übertragen muss. Und auch von den Theologen, die dann Thesen aufgestellt haben, die jetzt in der Kirche nicht mehr zu widerlegen sind, was sehr schade ist. Ja. Und von daher, also klar, man lernt dann schon sowas dazu, aber das ist schon schwierig. So, ich dachte jetzt irgendwie auch so Figuren wie Korczak oder Bonhoeffer oder irgendwie so. Ja, Bonhoeffer war natürlich auch ein sehr, sehr kluger Mann. Und der hat ja auch sehr viel erlebt. Aber also wenn du jetzt klug sagst, klingt es so, als ob er dich denn dadurch nicht so richtig interessieren würde. Na doch, also eine Freundin von mir, die hat jetzt das Tagebuch von ihm gelesen und wollte mir das mal ausleihen. Und das haben wir auch in der Schule ein bisschen behandelt. Gerade so in der Nazi-Zeit. Oder die Nazi-Zeit, ja. Mhm. Und, also der hat schon ein paar tolle Ansichten. Ich meine, jetzt muss ich das erstmal lesen und dann kann ich das wahrscheinlich viel besser entscheiden. Gut, okay, Lisa. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Hier ist immer noch der Sprechfunk, 7481110 in Potsdam. Wer auf den hier mittlerweile besetzten Leitungen nicht durchkommt, hätte auch die Möglichkeit, da allerdings natürlich relativ kurz und als eigenständig formulierter Text, der nicht abgefragt wird und nicht als Gespräch erscheint, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. Er hat die Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32 und da vielleicht einfach 3, 4, 5 Sätze zu einer Person, die ihm für das eigene Leben besonders wichtig war, von dem er viel gelernt hat oder der, an dem er sich orientiert hat. oder der. Frauen sind ja da durchaus zugelassen und sind, glaube ich, auch schon Menschen, an denen zu orientieren oft leichter fällt oder dankbarer ist als Männer. Der hat also die Möglichkeit, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. 0331 721 39 32 und wir telefonieren. Hier erstmal noch ein bisschen weiter. Tag, wer bist denn du? Hallo? Das klingelt gar nicht. Ich höre dich aber trotzdem. Hallo? Hallo? Ja? Hallo, bin ich du? Ja? Hallo, ich bin Isabel. Tag, Isabel. Hallo. Du hast schon mitgekriegt, worum es geht hier in der Sendung? Ja, ja, ich liege die ganze Zeit auf dem Bett und höre das. Ja. Und mein Bruder hat mir jetzt gerade das Telefon in die Hand gedrückt. Schön. Ja. So, Isabel. Dann wollte ich dich jetzt fragen, ob es denn in deinem Leben so Leute gab, die für dich besonders wichtig waren. Na, jetzt nur wichtig waren oder auch noch sind? Auch noch sind. Also, erst meine Mutter ist mir wahnsinnig wichtig, weil, also ich weiß nicht, irgendwie sie hat so Ansichten, von denen kann ich auch viel lernen und ich habe auch irgendwie dieselben Ansichten wie sie. Also, sie ist in manchen Dingen vielleicht ein bisschen verdreht, aber ich habe irgendwo dieselben Ansichten. Wie alt bist du, Isabel? Ich bin 17. Ja. Und, wer mir dann noch wahnsinnig wichtig ist, ist mein Freund, weil, also von, ich weiß nicht, ist auch irgendwie immer ein bisschen reifer als ich, er ist irgendwie so erwachsen. Ja. Ach sag mal, ich würde aber schon mal versuchen, irgendwie den Nahbereich ein bisschen auszusperren. Also ist schon klar, dass wenn man so rumlebt, dass es da irgendwie immer wichtige Menschen gibt und das ist in aller Regel Bruder, Schwester, Mutti, Vati und die Freundin, Frau, die Kinder, das ist irgendwie völlig klar, aber gibt es darüber hinaus, nicht draußen, in der Gesellschaft, da wo man arbeitet, da wo man lebt, da wo man sich bewegt, da wo man sich möglicherweise politisch engagiert, da wo man sich seine Weltanschauung bildet, gibt es da nicht noch Leute, an denen man sich orientiert? Für dich? Also außerhalb der Stimme des Blutes? Also ich weiß nicht, orientieren faszinieren tut mich noch. Also ich habe ein Buch gelesen, ich weiß noch nicht genau von wem das war, aber so Buddhismus an sich oder überhaupt Buddha, der, ich habe Bücher über den gelesen und ich weiß nicht, ich finde den irgendwie ganz toll. Ich würde jetzt nicht direkt sagen orientieren, aber irgendwie fasziniert mich das so um ihn rum und die ganzen Sagen und was da passiert ist, finde ich auch toll. Sei nicht böse, ich würde schon direkt sagen orientieren. Danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Also wäre schon doch ganz wichtig, wenn man hier unbedingt anrufen will, 7481110, dass man dann vorher überlegt, ob man denn tatsächlich über Erfahrungen mit Leuten verfügt, an denen, mit deren Hilfe man wirklich was gelernt oder begriffen hat. Das sind natürlich immer die Eltern und die Verwandten. Die würde ich an der Stelle aber erstmal aussparen wollen, wenn sie nicht in besonderer Art und Weise hervorgetreten sind. Ansonsten, dass man von den Eltern viel an seinen Lebensanschauungen, an seinen Verhaltensweisen, möglicherweise bis hin zum Berufswunsch mitbekommt, ist klar. Das geht jedem so, das geht auch mir so. Und trotzdem denke ich, gibt's ja noch andere Figuren, die vielleicht unerwartet oder erstaunterweise mit einer Intensität ins Leben treten, die man sonst eben nur möglicherweise wirklich von guten Bekannten, Freunden oder Verwandten kennt. Wer dazu was sagen will, hat die Möglichkeit, hier anzurufen. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo, hier ist der Christian. Tag, Christian. Du, ich habe hier im letzten Jahr ein ganz tolles Gedichtband gefunden. Das ist von so einem ich weiß nicht, Cäsar Fleischlein heißt der, heißt von Alltag und Sonne, Gedichte in Prosa, hat er 1919 rausgebracht und da habe ich einen ganz tollen Satz gefunden, der hat mich irgendwie total berührt, ne? Ich lese ihn mal vor. Ja, lese mal vor. Es geschehe alles weit verwirrter, es sehe alles weit verwirrter aus, als es in Wirklichkeit wäre. In der Jugend sei man eben nur viel zu unruhig und stehe viel zu nah bei den Dingen. Erst im Alter, wenn man mehr über das ganze Blicke erkenne man, wie viel einfacher alles wäre, wenn man es selbst nur einfach nehme. Und wie auch der größte Kummer immer nur daraus entstehe, dass man Menschen und Dinge immer nur wolle, wie man sie haben möchte, anstatt wie sie wirklich wären. Das habe ich mir vorgenommen, weißt du? Dass ich das irgendwie schaffe. Ja, jetzt kommen wir doch ein bisschen ab vom Thema. Also meine Frage wäre ja, ob es jetzt in deinem Fall jemanden gibt, der dir für dein Leben, meinetwegen auch in einer bestimmten Phase, besonders wichtig war. Ja, und jetzt mehr als, sagen wir mal, einen Satz, also so ja, schöne okay, Sätze, gibt es ja Hunderttausende. Ja, das meine ich, die Menschen kennst du ja nicht und die Sendung. Aber irgendwie ist es das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt mal so Gesichter mir angeschaut habe. War so ein altes Antiquariat gewesen, ne? Hab da mal reingeschaut und hat mich irgendwie total beeindruckt, die ganze Geschichte, ne? Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der Sebastian, ich grüße dich. Tag, Sebastian. Und zwar ist mir erst am 30. des letzten Jahres klar geworden, dass eine Person in meinem Leben eine ziemlich große Rolle spielt. Und zwar ist es Heiner Müller, der nämlich gestorben ist. Welche Rolle hat denn Heiner Müller in deinem Leben gespielt? Ja, das ist ganz eigenartig. Ich wusste es eigentlich gar nicht, dass er überhaupt eine Rolle spielt. Aber ich habe es erst mitbekommen, dass ich mir irgendwie in einer ganz eigenartigen Weise nachgetraut habe. Also ich habe ihn bis dahin eigentlich immer nur so als Literaten hochgeschätzt gehabt. Also seine Art zu denken, irgendwie jetzt das Leben jetzt vom anderen Blickwinkel her aufzufassen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 18 geworden. Und hast dich aber wahrscheinlich noch nicht allzu intensiv mit Heiner Müller beschäftigen können, oder? Ich habe mich noch nicht allzu intensiv mit ihm beschäftigen können. Und das sehe ich also nicht so. Ich habe einiges von ihm gelesen. Was hast du von ihm gelesen? Na, die Wolokamska-Chaussee als das Hauptwerk dazu ging. Ja. Und jetzt Jenseits der Nation, das habe ich erst vor kurzem gelesen, gerade bevor er gestorben ist. Und wenn ich ziemlich oft über so, was er da geschrieben hat, so nachgedacht und sowas. Und jetzt stirbt er. Und das war insofern verblüffend, da ich nicht wusste. Ja, ich beschäftige mich mit ihm und dachte, das ist nur ein ganz normaler Literat. Aber ich rede jetzt scheiße. Ich rede totale Scheiße, das ist schlecht. Ist nicht so schlimm. Kannst du das ungefähr definieren oder wie kommt denn das, dass du auf einmal Heiner Müller als wichtig empfindest, trotzdem ihn vorher, sagen wir mal, als einen Schriftsteller unter anderem genommen hast? Hast du keinen Satz? Wie bitte? Okay, vielen Dank für den Anruf. Hi, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Marc. Marc. Die deutsche Marc. Ja, Tag Marc. Ich mache das mal aus hier irgendwie. Ah ja, gut. Wollte eigentlich mal sagen, ich finde es ziemlich doof, um irgendwelche Schriftsteller zu nennen, die für einen wichtig sind, wenn man auf die ja irgendwie zufällig stößt halt, ja? Naja, so zufällig ist das ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, man kann sich ja auch ein bisschen, wenn man sich ein bisschen intensiver mit Literatur oder überhaupt mit einer Sache beschäftigt, dann gerät man ja doch immer von einem zum anderen und dann zu noch jemand anders und zu noch jemand anders und dann hat man schon die Chance, Unterschiede kennenzulernen und selber zu merken, dass einem bestimmte Sachen ja, besonders wichtig aber sind. Aber du stößt doch zufällig auf irgendwelche. Ich finde es viel wichtiger, sind so Leute, die aktiv irgendwie in Aktion treten, die sich auch verweigern, jetzt richtig heutzutage noch dem System verweigern. Zum Beispiel finde ich die Leute ganz stark, die sich in Brandenburg 4x21 Tage und länger in einen Bau setzen und sich ja einfach der Bundeswehr verweigern. Gut, mach es mal nicht so ganz allgemein, sondern versuch doch mal, muss ja kein Schriftsteller sein, sondern versuch doch mal eine konkrete Person zu benennen, die für dich besonders wichtig war. Es kann ja sein, dass es das in deinem Fall ja nicht gab. Das ist ja auch nicht tragisch, ist ja auch kein Problem. Eigentlich eher so viele kleine Personen, die man vielleicht mal. Auf die man aber, wenn ich dir da das Argument zurückgeben darf, unter Umständen auch zufällig stößt. Da stößt man zufällig drauf, sicherlich. Also insofern ist das auch kein Argument gegen Schriftsteller. Man kann sich auseinandersetzen, man kann sich mit ihnen streiten halt, ja. Man kann sich auch mit Schriftsteller, man kann sich auch mit Literatur persönlich sehr intensiv auseinandersetzen, ja, wenn man will. Ist ja vollkommen richtig. Bloß, das sind mal so Größen, die so festgemacht sind, und die sind, glaube ich, oft viel kleiner und missverstandener als mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte oder glaubst oder du das oder weißt du das? Helfen, Krebs zu besiegen und so. Glaubst du das oder weißt du das? Na, ich weiß es einfach. Woher weißt du, dass sie kleiner und unwichtiger sind? Naja, weil ich das selber im Leben festgestellt habe halt. Bei welchen Schriftstellern hast du das festgestellt? Na, ich habe das zum Beispiel festgestellt bei eigentlich allen, so, die ich gelesen habe. Nenn mal drei. Ich habe festgestellt, dass Brecht nicht so wichtig ist. Ich habe festgestellt, dass Heiner Müller nicht so wichtig ist. Ich habe festgestellt, dass Handke nicht so wichtig. Gut, kannst du sagen, wieso Brecht nicht so wichtig ist? Weil er jetzt nicht in Brandenburg im Knast sitzt und sich in Bundeswehr verweigert, oder warum? Nee, weil das einfach die Leute sind, weißt du, die haben eine Schrift gelassen und kannst dich auseinandersetzen. Aber so persönlich dich prägen tun sie doch nicht. Ja, das kommt du doch... Das hängt doch aber auch davon ab, wie weit man sich, sagen wir mal, auf so eine Sachen einlässt, wie intensiv man sich damit beschäftigt. Ja, das mache ich, glaube ich, ziemlich intensiv eigentlich so. Aber du kannst doch nicht mit ihnen auseinandersetzen, du kannst auch mit ihnen nicht persönlich streiten. Und die setzen auch nicht so ein, ja, sie sterben als Märtyrer, wenn sie einen Freitod wählen und übrigens nicht 24 waren, sondern irgendwie 41, ja? Ja, richtig, so, ich habe mich schon korrigiert. Sie ziemlich großen stehen da, aber die kleinen sind doch für die einzelne Persönlichkeit viel wichtiger. Das kann doch jeder sagen. Und wenn die Leute anfangen mit Mutter, Vater, dann sind das erstmal die ersten Menschen, mit denen sie in Konflikt kommen, irgendwo auch in ihrer Umgebung, die Großeltern. Und was ist denn so besonders wichtig? Das geht, für mich zum Beispiel waren zwei Ärzte, die ganz wichtig für mich. Nee, warte mal, was ist denn, warum beharrst du so auf dem Argument, dass man sich mit denen streiten kann? Ja, weil es für den persönlichen Meinungsbildungsprozess eigentlich ganz wichtig ist, dass man wie jetzt zum Beispiel auch mal ein Gegenargument wieder liefern kann, ne? Mit Literatur, da kannst du mit anderen drüber streiten oder du kannst dich still mit dem, was da steht, auseinandersetzen. Ich glaube, aber die können dir auch nicht widersprechen. Wie zum Beispiel auch Rainer Müller sagte, Shakespeare und Goethe, die sind freigegeben, die können sich nicht mal wehren. Mit denen kannst du machen und mit Brecht kannst du machen, was du willst, ja. Ja, aber das meint er doch, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang. Sicher kann jeder mit Literatur machen, was er will und man kann sie wunderbar verwursten und man kann auch Werbesprüche für Toyota oder für Opel oder für Mercedes draus schmieden. Das kann, glaube ich, aber nicht unbedingt, das tut nicht unbedingt der Literaturabbruch. Und das können sie auch mit dir machen. Ich kann auch irgendwelche schwachsinnigen Sätze von dir nehmen und einen Werbespruch für Mercedes draus machen. Ja, und du kannst dich unter Umständen überhaupt gar nicht wehren dagegen. Ja, weil du gesagt hast, die sind freigeben, da kann jeder was mitmachen. Die Frage ist doch aber auch, wie weit man sich selber aufmerksam dazu verhält. Und das ist doch ein ganz anderes Verhalten, als wenn man sich bloß irgendwo hinsetzt in eine Diskussionsrunde und jetzt immer die Chance hat zu widersprechen und sich möglicherweise, weil das auch zu den Spielregeln gehört, erstmal widerspricht, um sich selbst zu behaupten. Jetzt sitzt man möglicherweise vor einem Buch und liest da Sätze, die man erstmal überhaupt gar nicht versteht und hätte doch da eine Möglichkeit, sich auch damit auseinanderzusetzen, daran was zu lernen und da auch versuchen zu widersprechen. Ja, sicherlich. Du merkst beim Lesen, merkst du schon, dass du deine Meinung reflektiert oder nicht reflektiert und wenn du dann, wie du sagst, eben so Sachen hast, wo du damit nicht klarkommst, dann stellst du irgendwann fest, oh ja, Mensch, das habe ich ja nicht bedacht, ja, so, das ist eigentlich doch meine Meinung, die wieder auch widerspiegelt und meine Ansicht. Aber der Weg dahin, dass ich sowas sage beim Buch, wenn ich das lese, weißt du? Der kommt da nicht durch Literatur, der kommt da durch persönliche Erfahrungen mit Menschen. So, man nimmt doch Bücher gerne, manche nehmen die Bildzeitung dafür, naja, gut, okay, das größte Teil des deutschen Volkes halt jetzt macht. Aber eigentlich ist es doch so, dass man dann in Literatur nochmal was widergespiegelt findet. So eine Bestätigung wie von, sag ich jetzt mal ins Doof, von einem Papst abgesiegelt irgendwie. Das ist, glaube ich, jetzt eher ein Problem von dir, dass du sagst, also okay, die sind alle abgesegnet, die sind in der Literaturgeschichte vertreten, die sind in den Bestsellerlisten oder sagen wir mal Interviews mit denen erscheinen im Spiegel und in der Zeit. Von daher sind sie für mich unwichtig, weil es Autoritäten sind und ich Autoritäten auf den Tod nicht ausstehen kann. Oder man hat doch aber auch die Möglichkeit, sich davon relativ unbefangen zu denen zu verhalten und zu sagen, na jetzt will ich mir mal ankicken, was die da gemacht haben, was ich davon verstehe oder was ich auch nicht verstehe, was interessante Gedanken sind oder was langweilige Gedanken sind. Und hat dann auch die Chance zu unterscheiden zwischen verschiedenen Leuten und sagen wir mal, an bestimmten einfach eine Menge zu lernen. Na, ich glaube, man kann ohne, dass man sich lernen. Also daran hat nicht mal Lessing mehr geglaubt eigentlich. Ich glaube, man... Also Lessing hat immer gesagt, dass also was man liest, das ist kein Wissen, das ist was erlesen, das was erkauft das irgendwie. Ich glaube, man... Persönliche Erfahrung ist, was man erlebt, ganz persönlich erlebt, wenn es ein ganz kleiner Funke irgendwie ist. Ach, da denke ich, dass wir doch vielleicht in einer Welt leben, sagen wir mal, wo die Chancen, Sachen intensiv zu erleben, ja doch möglicherweise relativ beschränkt sind. Wieso? Wie sieht denn dein alltägliches Leben aus? Welche Chancen hast du zu erleben? Wie sieht denn für dich großartige Tragik aus? Was war das Allertraurigste, was du erlebt hast? Dass ein guter Freund von mir dann gestorben ist, irgendwie an Krebs noch, ne? Zum Schluss. Das war für mich so mit Tragischste eigentlich. Das ist sicher eine Form der Tragik, aber wenn man, sagen wir mal, Dramen liest, meinetwegen antike Geschichten, dann kriegt man vielleicht auch einen anderen Begriff von Tragik. Einen Begriff von Tragik, der auch... Dass wir uns einfach nicht weiterentwickelt haben, dass einfach Shakespeare immer noch gültig ist zum Beispiel. Das spricht nicht gegen Shakespeare. Nee, das spricht nicht gegen ihn. Ich sag ja nur, ach so. Aber das ist doch... Also, naja, gut. Aber darauf kann man es doch natürlich auch nicht reduzieren. Man kann doch nicht sagen, dass in den letzten 300 Jahren nichts passiert ist, nur weil Shakespeare immer noch gültig ist, oder? Naja, das kann man schon sagen. Du kannst dir auch angucken. Kann man schon sagen. Ich würde aber denken, man hätte dann nicht unbedingt recht damit. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, meinetwegen, ja, gut. Tschüss. Aber es ist eigentlich nicht das, also was ich wollte so mit dem, dass wieder Rainer Müller vor allen Dingen so gelobt wird überall. Das ist ein Dramatiker, der ist streitbar, Mensch. Merkt euch das doch mal. Alle Zeitungen loben ihn, als wenn ja, Maria Callas gestorben ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihn alle Zeitungen loben. Wahrscheinlich loben ihn alle Zeitungen. Andererseits habe ich... nicht gesagt, er hat Kritik verdient. Und das finde ich das Beste eigentlich, was ich überhaupt gelesen habe. Ach, mein Lieber, das ist doch aber inzwischen auch so ein Lackbildsatz, dass man immer sagen muss, ja, der hat Kritik verdient, ja, der hat Kritik verdient. Sicher hat Müller auch Kritik verdient und sicher hat Müller auch genaueres Hinblicken verdient. Aber ich finde, dass er doch möglicherweise eine Figur ist, die man nicht einfach so abtun kann als jemand, naja, das war so ein oder Schriftsteller, er hat sein Zeug geschrieben und ist damit irgendwie total bekannt geworden und ist irgendwie ganz interessant, aber er ist nun nicht jemand, mit dem ich mich jetzt unterhalten hätte können oder mit dem ich mich gestritten habe und darum war nicht so wichtig. Er hat sich ja generell mit Leuten gerne positiv gestritten. Und das finde ich eigentlich das, was man also mehr nennen muss, nicht so, ja, der gute Theatermacher und dann der zweite nach Brecht und so, ne? Ja, das ist doch arschlos. Darum geht's ja nicht, ob er der zweite nach Brecht ist oder ob er der erste vor Brecht ist. Der ist doch egal. Ich hab's nicht geschrieben und darum geht's aber auch in der Sendung jetzt nicht. Naja, sondern geht ja bloß, weil war für mich jetzt eine große Persönlichkeit, die sehr viel bedeutet hat, so wirst du in der Sendung. Ja, aber das wirst du mir doch, entschuldige, das wirst du mir doch jetzt aber nicht abstreiten wollen, dass ich das sage. Das mag ja sein, dass es für dich, weil du das selber auch bei Lesungen, was du deinen Büchern gesagt hast, dass Politik hast du eigentlich viel an Hut und nun bekennst du dich zum hochpolitischen Theatermacher. Da hast du vielleicht nicht hingehört, dass Politik, dass ich mit Politik nicht viel am Hut habe. Und ja, was soll ich dir da jetzt erwidern? Weiß ich auch nicht. Ja, siehst du? Ich habe nur gesagt, dass Rainer Müller für mich eine sehr, sehr wichtige Figur war. Mhm. Und dass ich damit jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Nachrufen aus der Frankfurter Rundschau oder aus der Jungen Welt oder aus dem ND oder aus der Berliner Morgenpost nachreden will, sondern nur sagen wollte, dass das für mich zu den ganz, ganz traurigen Ereignissen des Jahres 95 gehört hat, dass Rainer Müller gestorben ist, weil mit ihm für mich sehr, sehr viel verbunden war, was jetzt mit dieser Zeit zu tun hat, mit meiner Biografie. Mit der Mal in DDR-Bürger, also für mich auch mit ihm verbunden. Ach, mein Lieber, jetzt verhältst du dich ja wie eine Zeitung und sagst, na ja klar, Müller ist so meiner, ich bin ja auch ein Ostler, Müller ist ein Ostler, ich bin ein Ostler, dann ist es um meiner. Ja, das ist doch Quatsch, also die Voraussetzung, pass mal auf, die Voraussetzung ist doch dann, dass man sich in gewisser Weise mit Leuten, die einem viel bedeuten, sich halbwegs auseinandergesetzt hat. Die Frage an alle, die jetzt hier auch anrufen können, ist bloß, ob es für euch so eine Leute gab, wenn es die für dich offensichtlich nicht gab, außer jetzt im unmittelbaren Freundes- und Hausbesetzerkreis, dann ja, ist es auch nicht so tragisch. Oder Zivildienstverweigerer. Nee, wie heißt das? Wehrdienstverweigerer. Totalverweigerer, es gibt Zivildienstverweigerer. Ja. Es gibt Totalverweigerer dann meistens, die Zivildienst verweigern. Im Endeffekt, also es gibt schon Wehrdienstverweigerer, ne? Ja, ja. Aber, also, weißt du, also der Dutschke zum Beispiel, das sind so Personen, die so sagen, ja, gut. Weißt du, die oft begreifbar sind für jeden irgendwie. Und nicht missverstanden werden. Meinst du, Dutschke ist nicht missverständlich und Dutschke ist für jeden begreifbar? Eigentlich schon, so wie er geschrieben hat, kann das eigentlich jeder normale Arbeiter verstehen, glaube ich. Was bei Rainer Müller ein Problem wird, für mich dann auch schon. Also für mich nicht so, aber wenn ich dazu mal reflektiere, meine Arbeitskollegen, die werden das bestimmt nicht so verstehen. Gut, und die lesen jetzt aber alle Dutschke? Nee, die lesen nicht Dutschke, aber wenn ich ihnen das erkläre, dann können sie da schon einen Kopfnicken zumachen. Oder wenn ich aber von Rainer Müller ein Stück, dann wissen sie überhaupt nicht, was los ist. Und das ist jetzt aber ein Kriterium, dass Arbeiter alles verstehen müssen? Habe ich nicht gesagt, dass sie alles verstehen müssen, nee, aber es ist doch... Sollte eigentlich doch vielleicht Ziel sein, auch ein bisschen, ne? Okay, danke für deinen Anruf. Tschüss. Alles klar, tschüss. So, dann spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Steve Binetti, Castles Made of Sand. Ein Hendrix-Cover, unüberhörbar. Face, and now stands outside, no lady. pretend that no one's in the world for his Indian friends. And he will agree that when he grew up, he would be the fairest valley of Indian sheep. And the moon's buzzing on, the dream grows strong. Till tomorrow he would sing his first war song. He fought his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep. There was a young girl whose heart was a foam. She was crippled for life and she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She threw a wheelchair to the edge of the shore. To relax, she smiled, you want her no more. And then a sign she never seen made her jump and said, look, you're going to bring a jib, it's passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Meine Frage an euch heute lautet, ob es in eurem Leben Personen gab, die für euch besonders wichtig sind. Mich würden dabei hauptsächlich natürlich Leute interessieren, die so außerhalb des unmittelbaren Verwandtschafts- und Freundeskreises existieren, sondern die vielleicht ein bisschen ferner weg sind und doch einen sehr tiefgreifenden Einfluss auf euch gehabt haben. Wer dazu was sagen will oder dazu was zu erzählen hat, der kann hier anrufen in Potsdam 0331 und 7481110. Da alle Leitungen besetzt sind, sage ich gleich noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. Da hätte man dann die Chance, das, was man hier erzählen will, ohne gefragt zu werden, vielleicht etwas kürzer auf Band zu sprechen. Und wir hätten dann die Möglichkeit, uns das voraussichtlich in der nächsten Woche anzuhören. Alles klar, alles klar. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Seitdem die Tarife bei der Telekom nicht mehr, also seitdem die Telekom teurer ist, funktioniert es schlechter. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, hallo, ist Julie. Tag, Tilly. Hallo, Julie. Tilly. Ja, Julie, also von Jule, Juliane. Julie, weil wir haben französische Vorfahren und deswegen Julie. Julie? Ja. Ah ja, jetzt verstehe ich. Ja, weil der Name gefällt mir nicht so und deswegen sagen alle immer, nennen wir dich einfach Julie. Ja, Ja. Hallo. Hi, Jilly. Ja, also meine Vorbilder, oder besser gesagt, also auf die Frage hin, welche Menschen mir sehr wichtig im Leben sind, also kann man auch Moderatoren nennen? Nicht, wenn sie mit K anfangen. Nein. Ja, dann kann man Moderatoren nennen. Also ich möchte mal so in die Richtung Fernsehen und Radio und da sind mir so einige Vorbilder schon vorgekommen, so ein, zum Beispiel Arabella. Kennst du die, Arabella? Ja. Von ProSieben. Ja, erstaunt mich jetzt doch ein bisschen, aber erzähl mal. Ja, und die ist so, weiß nicht, so ein bisschen so, die ähnelt meinem Charakter irgendwo. Und weiß nicht, als ich sie das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, oh Mann, die ist so lebensfroh und lustig und die ist so natürlich. Und da dachte ich, Mensch, also dass es so nur noch gibt, weil die meisten sind so aufgesetzt, so gar nicht so, die lesen halt ihren Zettel vor und das war's dann. Ja, und du empfindest Arabella jetzt aber tatsächlich als unaufgesetzt und... Ja, die ist so lebensfroh und so, weiß nicht, so, die ist so natürlich und sagt doch, was sie denkt. Und das ist für mich so... Wissen Sie, denke ich, ach, gibt's doch noch solche. Man muss nicht so sein, dass man halt nur vom Zettel liest, sondern man kann so sein, wie man wirklich ist. Und jetzt ist aber Arabella dann eher so eine Figur, die du auch gerne sein würdest. Ja, das bin ich eigentlich. Und ich dachte immer, man muss sich mehr so verstellen, wenn man so halt, weiß nicht, den Traum hat, Moderatorin zu werden. Und wurde mir auch schon viel gesagt, dass man immer ein bisschen sich, naja, also ich konnte in manchen so Berufen, zum Beispiel, ich wollte Hotelfachfrau werden und da musste man halt, durfte man nicht so sein, wie man ist. Und das nicht, also, naja, ist schlecht zu erklären, aber... Also Arabella ist jetzt jemand, die dir hilft, so zu sein, wie du bist. Ja, genau, dass man doch nur ein kleines Stück Hoffnung hat, ach ja. Mensch, da ist jemand und der ist so, wie er ist und dann die Richtung ist genau meine und das nicht, dann... Und wie stellst du jetzt dein weiteres Leben vor? Ein bisschen Arabella-mäßig? Ja, irgendwie schon. Ja. Naja. Das ist mir irgendwo ein Vorbild. Und man muss ja im Leben irgendwo Vorbilder haben, um dass man darauf hinarbeiten kann und, weiß nicht, und vielleicht seine Träume zu verwirklichen und zu realisieren. Und naja. Was sind denn deine Träume? Meine Träume jetzt beruflich gesehen oder privat? Ja, beide. Also bei mir lässt sich das immer nicht so trennen, aber wenn